Eine Delegation der Funktionäre des Generalverbandes der Japan-Koreaner unter Leitung von Lee Jae-chol, stellvertretendem Vorsitzenden der Zentralen Aufsichtskommission des Verbandes, legte am 2. Juli an den Bronzestatuen der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae Blumenstrauß nieder und verneigte sich davor. Sie traf an dem Tag mit einer Maschine in Pyongyang ein.